NDR Info. Sie hören die Tagesschau. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande in Hannover ist überraschend abgesagt worden, 1,5 Stunden vor dem Anpfiff. Das Stadion in Hannover wurde evakuiert. Über Lautsprecher bat die Polizei alle Fans, zügig, aber ohne Panik nach Hause zu gehen. Als Begründung wurden Sicherheitsbedenken genannt. Bundesinnenminister de Maizière informiert sich im Lagezentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt. Ursprünglich wollte er das Spiel im Stadion verfolgen, gemeinsam mit Kanzlerin Merkel, Vizekanzler Gabriel und Justizminister Maas. Sie alle wollten, wie auch der Deutsche Fußballbund, ein Zeichen setzen für Freiheit und gegen den Terror. Das Rathaus in Hannover, es trägt die Farben Frankreichs. Erst vor einer Stunde haben sich hier viele Menschen versammelt. Es war ihnen einfach nur wichtig, herzukommen. Ich glaube, dass es einfach zeigt, dass wir zusammenstehen irgendwo als Volk und nicht nur als Deutsche, sondern insgesamt als Europäer, als Weltbürger. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen. Den Mut auf keinen Fall verlieren, obwohl ich ein bisschen Bedenken hatte, hier heute herzukommen, weil man sieht irgendwo, mit jedem, der einen Rucksack trägt, könnte ja was sein. Gerade bei so einem Tag wie heute, wo natürlich die Welt auf Hannover schaut. Tausende Fans strömten durch die Stadt, vorbei an Polizeikolonnen, wie sie selten zu sehen sind. Bilder aus dem Stadion am späten Nachmittag. Beamte haben jeden Sitzplatz einzeln kontrolliert. Sie haben nach Sprengstoff gesucht oder versteckter Pyrotechnik. Am frühen Abend bereits gab es einen Hinweis auf einen verdächtigen Gegenstand in der Nähe der Arena. Die Straßen wurden weiträumig abgesperrt. Die Überprüfung ergab, es war nur ein Fehlalarm. Zeigte aber, die Polizei reagierte heute äußerst vorsichtig. Um 7:15 dann völlig überraschend, doch eine Spielabsage. Diese Fans hier kamen gar nicht erst ins Stadion rein. Weitere Informationen jetzt von unserem Kollegen Thorsten Habke. Auch er musste das Stadion wegen der Gefahrenlage verlassen. Und da gab es ein Problem mit unserer Leitung. Wir machen weiter mit dem Kollegen Schmelzer, der uns jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Richtig, wir sind jetzt hier in der Nähe des Stadions in einem Hotel, vor einem Hotel am Maschsee, zunächst einmal hingebracht worden. Die Polizei hat das Stadion sehr schnell, aber mit einer großen Ruhe evakuiert. Offensichtlich sollen zwei Kisten oder Koffer gefunden worden sein im Stadion. Das sind so die ersten Meldungen, die wir gehört haben. Der eine hat wohl keine Erkenntnisse gebracht, aber der andere wird natürlich jetzt genau untersucht. Heißt, alle Journalisten, Fans und so weiter, die im Stadion waren, wurden gebeten, sich schnellstmöglich hier vom Stadion zu entfernen. Die Polizei sagt auch immer über Lautsprecherdurchsagen durch, dass die Leute sich nicht in größeren Gruppen aufhalten sollten, sondern am besten alleine hier über die Fußwege sich vom Stadion weit weg zu entfernen haben. Also relativ undurchsichtige Situation noch. Das sind so die ersten Eindrücke hier, 100 Meter vom Stadion entfernt, vom Maschsee. Konnten denn alle das Stadion verlassen? Sind alle in Sicherheit? Ja, das war auf jeden Fall sofort zu bemerken. Die Polizei hat das mit einer wirklich guten Kontrolle gemacht. Sehr unaufgeregt das Ganze. Man hat aber immer wieder gesagt, geht schnell, bitte zügig aus dem Stadion, ohne in Panik zu verfallen, dass jetzt hier nicht jeder über den anderen drüber rennt. Viele Fans waren zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht in der Arena drin. Das war sicherlich ein großer Vorteil, um das Stadion so relativ unaufgeregt evakuieren zu können. Vielen Dank für diese ersten Informationen. Weitere Informationen zu den Sicherheitsbedenken der Polizei jetzt von unserem Kollegen Thorsten Habke. Auch er musste das Stadion wegen der Gefahrenlage verlassen. Ja, in der Tat, es ist gerade 1/2 Stunde her, dass diese Nachricht kam, das Stadion muss verlassen werden. Und wir wissen von einer konkreten Gefährdungslage, die die Sicherheitsbehörden sehen. Offenbar gibt es eine konkrete Drohung, einen Hinweis, der bei den Sicherheitsbehörden eingegangen ist, beziehungsweise es gibt Erkenntnisse über einen möglicherweise bevorstehenden Anschlag. Erkenntnisse, die das Stadion im Fokus eines solchen Anschlages gesehen haben. Und deshalb hat sich die Polizei nach Abwägung Regierung entschlossen, tatsächlich dieses Stadion zu räumen. Das heißt, dieses Spiel, das eigentlich ein Symbol sein sollte, gerade weiterzumachen nach dem Terror, ein Symbol gegen den Terror, ist jetzt durch diese Absage natürlich quasi unter die Räder geraten. Das heißt, das Symbol, was man setzen wollte, kann man jetzt nicht setzen. Der Bundesinnenminister ist in Hannover, er wollte dieses Spiel sehen. Er wird in etwa einer halben Stunde, so heißt es, eine Pressekonferenz geben, gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenminister. Eine Pressekonferenz, bei der es sicherlich weitere Erkenntnisse gibt, welche konkreten Gründe dazu geführt haben, dieses Spiel abzusagen. Nach unseren Informationen sind die Mannschaften gar nicht erst ins Stadion gekommen. Das heißt also, es gab einen längeren Zeitraum, zu dem man überlegt hat, wie man mit diesem Spiel umgeht. Offenbar hat man auch die Tore noch gar nicht groß geöffnet gehabt, denn als ich um etwa Viertel nach sieben feststellte, es sind ja noch gar keine Menschen im Stadion, sah ich, dass auch tatsächlich die Tore noch zu waren und die wenigen, die dann doch im Stadion waren, auch hinausgeleitet wurden durch Lautsprecherdurchsagen, in denen es hieß, Ruhe bewahren, es besteht keine konkrete Gefahr, aber das Spiel ist abgesagt. Also eine ganz schwierige Entscheidung heute für die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen und beim Bund, aber die Entscheidung war zugunsten der Sicherheit und deswegen ist dieses Spiel abgesagt. Konnten die Fans und die Gäste das Gelände verlassen? Funktioniert der Nahverkehr? Konnte das Gelände weiträumig geräumt werden? Ja, das Gelände ist nach meiner Beobachtung weiträumig geräumt worden. Es ist auch sehr ruhig und gesittet abgelaufen, also es war keinerlei Panik. Allerdings war eben auch dabei hilfreich, dass das Stadion noch gar nicht groß gefüllt war. Also es waren wirklich ganz wenige Menschen in diesem Stadion, eher offizielle. Da wurden die Proben durchgeführt für die Choreografie, die man sich überlegt hatte vor dem Spiel. Also diejenigen, die dort sozusagen beruflich waren, die waren im Stadion versammelt. Auch viele Polizisten, aber wenige Besucher und deswegen konnte diese Räumung dann doch relativ ruhig vonstatten gehen. Ich habe zumindest keinerlei Panikstaus oder Ähnliches erlebt. Das Stadion war sehr schnell frei. Auch der Bereich um das Stadion ist jetzt frei. Und insofern ist der Bereich, der offenbar im Fokus dieser Drohung oder dieser Erkenntnisse stand, der ist nun gesichert. Wo befindet sich die deutsche Fußballnationalmannschaft? Gibt es darüber gesicherte Erkenntnisse? Sie ist ja in Basinghausen untergebracht. Das ist die Sportschule des Niedersächsischen Fußballverbandes. Dort im Quartier dürfte sie sich jetzt aufhalten. Ich habe keine konkreten Erkenntnisse darüber. Aber es spricht nichts dafür, dass die Mannschaft sich an einem anderen Ort aufhält. Wir haben auch keine Informationen, dass sie bereits die Rückreise angetreten hat. Ich gehe davon aus, dass sie in Basinghausen ist. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Justizminister Maas wollten sich das Spiel im Stadion ansehen. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wo sich die beiden nun befinden? Die Bundeskanzlerin sollte um 8:30 am Stadion eintreffen. Ich gehe davon aus, dass sie, selbst wenn sie in Berlin abgereist ist, noch rechtzeitig die Nachricht erhalten hat, dass die Reise nicht lohnt und sie sofort umgekehrt ist, falls sie überhaupt abgereist ist. Wie gesagt, der Bundesinnenminister, der war schon auf dem Wege nach Hannover und hat jetzt offenbar auch einen konkreten Grund, in Hannover zu sein. Die Kanzlerin dürfte in Berlin sein. Ich habe jedenfalls keinerlei Erkenntnisse, dass sie nach Hannover gekommen ist. Und im Stadion haben wir sie auch nicht gesehen. Aber wie gesagt, sie sollte ja auch erst eine Stunde nach der dann erfolgten Räumung des Stadions dort eintreffen. Vielen Dank, Thorsten Habke, für diese ersten Informationen. Zur Absage des Länderspiels in Hannover nun eine Einschätzung von Reinhard Becker live aus Berlin. Für die Absage nur 1,5 Stunden vor dem Anpfiff macht die Polizei in Hannover Sicherheitsgründe geltend. Das Risiko für Spieler und Fans war offensichtlich zu hoch, denn es gibt einen konkreten Anschlagshinweis, der von den Sicherheitsbehörden sehr ernst genommen wird. Vor allem die Tatsache, dass die Bundeskanzlerin und mehrere Minister dem Spiel beiwohnen wollten, hatte nach den Anschlägen von Paris schon für erhöhte Nervosität bei den Sicherheitskräften gesorgt. Seit dem Wochenende haben die Sicherheitsbehörden über 400 sogenannte Gefährder in Deutschland, denen Terroranschläge und andere politisch motivierte Gewalttaten zugetraut werden, besonders im Visier. Ein Fahnder spricht von erhöhten Aktivitäten in der Szene und von einer sehr intensiven Gefährdungslage. Über Zusammenhänge mit den Anschlägen in Paris kann aber im Moment nur spekuliert werden. Näheres erfahren wir nachher vom Bundesinnenminister, der sich in Hannover äußern wird. Damit zurück zu Judith Rakers. Haben Sie Informationen darüber, wann de Maizière informiert wurde über die Gefährdungslage? Er war schon in Hannover, er wollte dem Spiel beiwohnen. Wir haben es gerade schon von Thorsten Habke gehört. Und das war offensichtlich nach allem, was man bisher weiß, eine gemeinsame Entscheidung der Bundessicherheitsbehörden und der Landespolizeibehörden von Hannover aufgrund eines, ich habe es gerade schon gesagt, offensichtlich doch sehr konkreten Anschlagshinweises, der einfach ernst genommen werden musste in dieser Situation kurz vor dem Spiel. Herzlichen Dank, Reinhard Becker. Über die Ereignisse in Hannover halten wir Sie auch mit einem Live-Blog auf tagesschau.de auf dem Laufenden. Bereits vor der Absage des Fußballspiels in Hannover hatte Bundesinnenminister de Maizière die Gefährdungslage in Deutschland als wörtlich wirklich hoch bezeichnet. Es gebe nach wie vor die Sorge, dass einer der Attentäter von Paris in Nachbarländer Frankreichs fliehe, sagte er auf einer Pressekonferenz in Berlin. In Alsdorf bei Aachen nahm die Polizei heute vorübergehend 7 Menschen fest. Der Ort liegt nur wenige Kilometer von den Grenzen zu Belgien und zu den Niederlanden entfernt. Terrorfahndung in Alsdorf bei Aachen. Wagen mit abgedunkelten Scheiben sperren eine Straße. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte rücken an. Insgesamt 7 Personen nimmt die Polizei bei mehreren Einsätzen fest. Doch einer der Hauptverdächtigen der Terrorserie, der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Salah Abdeslam, ging nicht ins Netz. Der Bundesinnenminister tritt am Abend vor die Presse, um die Fahndung zu kommentieren. Die Auswertung ist noch nicht beendet. Aber nach dem bisherigen Stand der Dinge scheint es nicht so zu sein, dass es einen engsten Zusammenhang mit den Taten in Paris gibt. Kurz darauf ist klar, es gibt wohl keinen Zusammenhang. Die 7 Festgenommenen kommen frei. Die Anschläge von Paris überlagern auch die Agenda des Integrationsgipfels im Kanzleramt. Merkel mahnt schnelle Aufklärung an, betont, dass wir das nicht nur den Opfern schuldig sind, sondern auch unserer Sicherheit, aber auch den vielen unschuldigen Flüchtlingen, die vor Verfolgung, vor Terror, vor Krieg ihre Heimat verlassen müssen. Wie kann man Deutschlands Sicherheit erhöhen? Schärfere Grenzkontrollen sind ein Mittel. Bayern stellt zudem mehr Personal für verdachtsunabhängige Kontrollen bereit. Nach den Pariser Anschlägen hielten Trittbrettfahrer die Behörden auf Trab, berichtet der Bundesinnenminister. Viele Hinweise gingen ein. Die Entwicklung zeigt, dass es richtig ist, dass die verstärkten Grenzkontrollen, insbesondere nach Frankreich, Belgien, aufrechterhalten werden, dass wir Präsenz zeigen. Wir wollen auch die Gefährderszene verunsichern, damit klar ist, dass wir als Sicherheitsbehörden wachsam sind. Gut 2000 gewaltbereite Islamisten leben laut den Behörden in Deutschland. Sie werden nun verschärft beobachtet. Zurück zur Absage des Fußball-Freundschaftsspiels. Volker Kluwe ist Polizeipräsident von Hannover. Er ist uns jetzt aus unserem Studio zugeschaltet. Er hatte von einer konkreten Gefahrenlage gesprochen. Welche Hinweise gab es? Ja, wir haben uns natürlich heute auf das Spiel auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in Paris und auch des heutigen Fahndungserfolges gründlich und akribisch vorbereitet. Und in der Phase haben wir zunächst einen verdächtigen Gegenstand im Bereich des Stadions gefunden, der sich aber als harmlos herausstellte. Und nachdem die Tore geöffnet waren zum Einlass in das Stadion, hat uns ein ernstzunehmender Hinweis erreicht, dass im Stadion heute Abend ein Sprengstoffanschlag geplant ist. Wie war die Polizei auf eine solche Situation vorbereitet? Na ja, klar, wir haben natürlich in der Vorbereitung mehrere Szenarien für uns durchgespielt. Eine Evakuierung war natürlich auch mit dabei. Und in diesem frühen Stadium, die Tore waren erst seit ca. 20 Minuten geöffnet, haben wir uns natürlich sehr schnell entschlossen, nicht weitere Menschen in das Stadion zu lassen, sondern das Stadion sofort zu räumen. Gab es Zwischenfälle bei der Evakuierung des Stadions? Nein, das ist also alles reibungslos verlaufen. Die Menschen haben unseren Anweisungen Folge geleistet. Das Stadion ist mittlerweile auch leer. Da schließen sich jetzt von uns natürlich Folgemaßnahmen an, zu denen ich allerdings im Augenblick konkret noch nichts sagen kann. Wo sind die Fans denn jetzt? Haben sie sich einfach über das Stadtgebiet verteilt? Sind sie in Sicherheit gebracht worden? Wo sind die holländischen Fans? Also sowohl die Mannschaften befinden sich in Sicherheit als auch die offiziellen. Und Den potenziellen Besuchern haben wir gesagt, sie mögen den Großbereich des Stadions verlassen. Und unser gut gemeinter Ratschlag ist, nach Hause zu gehen und sich in den Wohnungen aufzuhalten. Sie sagen es gerade, nach Hause. Was empfehlen Sie denn den Anwohnern in der Nähe des Stadions? Es gibt keine konkreten Gefährdungslagen für die Anwohner in der Nähe. Was wir im Augenblick vermeiden wollen, sind größere Menschenansammlungen, beispielsweise in U-Bahn-Stationen, auf Bahnhöfen oder im Umkreis des Stadions. Und deswegen schicken wir die Menschen nach Hause. Gilt die Gefahrenlage denn dann auch für öffentliche Verkehrsmittel? Denn auch dort gibt es ja Menschenansammlungen. Also die Hinweise, die wir hatten, bezogen sich konkret auf das Stadion. Was wir nicht wissen, wenn wir von der Ernsthaftigkeit ausgehen, was diese potenziellen Attentäter dann ersatzweise planen. Dazu können wir keine konkreten Einschätzungen abgeben. Und deswegen nochmal der Hinweis, auf dem schnellsten Wege sich nach Hause zu begeben. Dankeschön, Volker Kluwe, Polizeipräsident von Hannover. Wir kommen gegen Ende der Sendung dann noch einmal auf die Situation in Hannover zurück. Nach den Anschlägen von Paris hat Frankreich die EU-Staaten formell um militärischen Beistand gebeten. Paris beruft sich dabei auf eine bisher wenig beachtete Klausel im Vertrag von Lissabon. Danach steht einem angegriffenen Mitgliedstaat jegliche Unterstützung und Hilfe der Partner zu. Die ist Frankreich heute in Brüssel zugesagt worden. In welcher Form die einzelnen Länder jeweils helfen, soll noch ausgehandelt werden. Eigentlich war es eine Routinesitzung der EU-Verteidigungsminister. Doch nach den Anschlägen von Paris stand sie ganz im Zeichen der Solidarität mit Frankreich. Europa ist vereint und verlangt von der internationalen Gemeinschaft und der arabischen Welt die gleiche Geschlossenheit. Heute hat Frankreich uns um Hilfe gebeten und ganz Europa hat vereint gesagt, ja, wir helfen. Die Anfrage Frankreichs stützt sich auf EU-Verträge. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union bittet ein Land um Beistand nach Artikel 42. Darin heißt es, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Für Deutschland bedeutet das nicht unbedingt Militäraktionen in Syrien, aber Hilfe in anderen Krisengebieten, zum Beispiel in Westafrika. Wir werden dort mehr Engagement zeigen und das ist aus französischer Sicht besonders wertvoll für die französische Präsenz in Westafrika, denn das Entlastungsmoment für die Franzosen ist eben auch wichtig. In Mali will Deutschland seinen Einsatz bei der Armeeausbildung verstärken. Die ebenfalls beteiligten französischen Militärs sollen entlastet werden. So könnten sich die Franzosen auf den Kampf gegen den IS-Terror konzentrieren. Das war die Tagesschau auf NDR Info. NDR Info. Aktuell. 20.18 Uhr, NDR Info mit Markus Schubert. Das Zeitzeichen und das Forum auf NDR Info verschieben sich heute oder fallen aus, das wird man sehen. Nach der Tagesschau setzen wir das Programm hier auf NDR Info fort, nachdem uns vor knapp einer Stunde die Nachricht von der Spielabsage aus Hannover ereilt hat. Aus Sicherheitsgründen, so die Polizei, finde das Spiel Deutschland-Holland nicht statt. Und die Zuschauer, die schon im Stadion oder am Stadion waren, die wurden aufgefordert, ruhig und ohne Panik das Stadion und das Gelände zu verlassen. So hörte sich das am Abend an. Achtung, Achtung! Es folgt eine Durchsage der Polizei. Diese Durchsage richtet sich an alle Fußballfans. Das Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden wurde aufgrund einer konkreten Gefährdungslage abgesagt. Wir fordern alle Fußballfans auf, sich umgehend aus diesem Bereich zu entfernen. Zügig und ohne Panik sollte das geschehen, so die Polizei per Megafon, per Lautsprecherdurchsage und per Twitter um kurz vor 7:30. Und es ist auch so geschehen. Was nicht genannt wurde in diesen Durchsagen, und das mag seine Gründe haben, damit es eben ruhig abläuft, was ist der Grund, der Hintergrund? Christoph Heinzler, NDR-Info-Redakteur im Studio, was weiß man darüber bisher? Nun, der Polizeipräsident Hannovers, Volker Kluwe, hat inzwischen ein wenig Einzelheiten geschildert. Es habe einen konkreten Hinweis gegeben, der zu dieser Lautsprecherdurchsage und der Räumung des Stadions dann geführt habe. Ein konkreter Hinweis, dass es ernsthafte Planungen gegeben habe, etwas zur Explosion zu bringen. Das sei der Grund für die Räumung gewesen. Details dazu nicht. Kurz vor der Durchsage, vor der Räumung des Stadions, hatte es schon einmal Alarm gegeben. Man hatte eine Bombe vermutet. Das stellte sich dann offenbar als herrenloser Koffer heraus und es gab zunächst Entwarnung, aber dann eben um 19.14 Uhr die offizielle Absage des Spiels und die Aufforderung an die Zuschauer, die noch nicht in allzu großer Zahl im Stadion waren, das Stadion zu verlassen bzw. gar nicht erst ins Stadion zu gehen. Das hat dann offensichtlich ohne Panik funktioniert. Ruhig haben die Zuschauer das Stadion verlassen, sind, so hatte die Polizei auch dazu aufgerufen, in kleinen Gruppen nach Hause gegangen, beziehungsweise noch auf dem Weg. All das lief problemlos, sagte der Hannoveraner Polizeipräsident gerade. Was noch nicht geschehen war, war die Ankunft der Bundeskanzlerin, die ja mit Mitgliedern ihres Kabinetts auf dem Weg war nach Hannover. Sie war noch nicht im Stadion zum Zeitpunkt der Spielabsage. Wo sie sich jetzt befindet, ist zurzeit unklar. Allerdings Bundesinnenminister de Maizière hat sich sofort ins Lagezentrum begeben, heißt es inzwischen. Er wird mutmaßlich in 10 bis 15 Minuten zusammen mit seinem niedersächsischen Amtskollegen Boris Pistorius eine Pressekonferenz zu den Hintergründen der Spielabsage geben. Und dann natürlich die letzte wichtige Frage: Wo waren die Spieler, wo war die deutsche Nationalmannschaft und ihre Gegner? Die Spieler, die ja von Basinghausen aus anreisen wollten, waren auf dem Weg ins Stadion, hatten das Stadion aber offensichtlich noch nicht erreicht und sind umgekehrt. Der Vorteil dieser frühen Absage, das war natürlich auch noch um 1,5 Stunden vor Beginn des Spiels, wirklich nur hartgesottene schon im Stadion bei nasskaltem Wetter. So früh ist man nicht im Stadion, aber vielleicht auch schon am Stadion und am Stadiongelände. Aber die Evakuierung des Geländes scheint ruhig abgelaufen zu sein. Viele sind jetzt unterwegs, sehr viele werden uns im Auto hören, denn die Autoabfahrt, auch wenn nicht alle schon im Stadiongelände waren, das ist immer eine langwierige Sache nach einem Fußball-Länderspiel. Und auch Sie werden warten auf Begründungen, die wir vielleicht um 20:30 auf der Pressekonferenz von Bundesinnenminister de Maizière und Niedersachsens Innenminister Pistorius erfahren wollen. Holger Gerska, dieses Spiel war ja an sich als Reaktion auf die Terrorattentate vom vergangenen Freitag in Paris geplant. Was war für Hannover geplant? Wie war das gedacht heute Abend? Ja, es sollte die Mischung werden aus einem Fußballspiel als Trauerbewältigung und als Schlussstrich sozusagen hinter diesem Terrorakt. Gedanklich hat alles begonnen mit diesem Länderspiel im Stade de France am Freitagabend. Dort waren die Böller zu hören. Und man wollte jetzt irgendwo damit abschließen mit einer Schweigeminute. Aber es war auch geplant, nach der deutschen und der niederländischen Nationalhymne die Marseillaise zu singen. Wir hatten es schon erwähnt, die Bundeskanzlerin, die Hälfte des Kabinetts sollte an diesem Länderspiel teilhaben und es war mehr oder minder so die Aufarbeitung auch des deutschen Sports mit diesen grauenhaften Ereignissen vom letzten Freitag gedacht. Und das, nachdem die Spieler dort ja diesen Freitag im Stadion die Nacht, die Terrornacht zu verbringen hatten und eigentlich genau dieses Gefühl schon kannten, nämlich überstürzt ein Spiel nach einem Spiel von Gefahr zu erfahren und damit dann stundenlang umzugehen. Und eigentlich, hört man, wollten die Nationalspieler heute gar nicht antreten. Aber es gab offenbar eine politische Entscheidung für dieses Länderspiel. Ja, definitiv. So ist das gelaufen. Es gab spontan am Freitag auch, als die Nationalmannschaft ja die Nacht in den Katakomben des Stade de France verbrachte, die Frage, wie geht ihr mit diesem Spiel am Dienstag um? Und alle haben eigentlich übereinstimmend gesagt, wir wollen nicht spielen. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, am Dienstag ein Stadion zu betreten und ein Länderspiel auszutragen. Die Nationalmannschaft ist ja dann nach Frankfurt geflogen am Sonnabendvormittag. Die Spieler wurden nach Hause geschickt zu ihren Familien, um darüber nachzudenken. Und dann gab es im Prinzip in der Spitze des DFB eigentlich so diese Trotzhaltung zu sagen, nein, wir lassen uns nicht unterkriegen vom Terror, wir spielen am Dienstagabend. Nationalmannschaftschef, der Manager Oliver Bierhoff, sollte seinen Nationalspielern dies klar machen. Es gab gemischte Reaktionen, die Spieler sollten sich auch nicht in der Öffentlichkeit äußern, dennoch wissen wir von einigen, dass sie doch eher mit schwankenden Knien heute oder beziehungsweise gestern nach Basinghausen angereist sind und sich dann heute auf dem Weg in Richtung Stadion gemacht haben. Holger Gerska, es sind heute Abend einige Länderspiele geplant gewesen, allesamt Freundschaftsspiele. Hannover ist dabei nicht die einzige Absage. Ja, schon heute Vormittag hat uns die Meldung erreicht, dass das Spiel in Belgien abgesagt wurde. Belgien gegen Spanien. Wir wissen ja inzwischen, dass offensichtlich Brüssel eins der Epizentren des europäischen Terrors ist. Und die Bedrohungslage da war so enorm, dass die Polizei sich entschlossen hat, dieses Spiel nicht austragen zu lassen gegen die Spanier. Es gibt ein Länderspiel heute Abend in Italien. Da gab es ganz große Sicherheitsbedenken, aber dieses Spiel wird wohl angepfiffen werden um 20.45 Uhr. Und dann gibt es natürlich vor 80.000 Zuschauern in Wembley das Spiel England gegen Frankreich. Ein ähnliches Spiel wie das in Hannover geplant. Da hat sich der britische Premier David Cameron angekündigt. Und doch da sollen 80.000 Engländer die Marseillaise singen. Für die französische Nationalmannschaft natürlich ein noch viel, viel schwieriger Auftritt, als das für die deutsche Mannschaft gewesen wäre in Hannover. In Hannover, die Absage hat alle überrascht, viele prominente Gäste, die Spieler selbst, die wieder kehrt gemacht haben, wie wir gehört haben, und auch viele Fans, die das Gelände verlassen mussten. Meine Gefühlslage ist nicht anders als bevor ich hierher gekommen bin. Sorgen mache ich mir keine, aber ich habe im Grunde genommen schon damit gerechnet. Eigentlich gar nicht verständlich, aber wer weiß, was für einen Anruf kam oder wie auch immer. Ist schade eigentlich, aber gut. Wenn es Sicherheit geht vor. Bei diesem ganzen Sirenengeheul schon etwas mulmiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist tatsächlich so. Fassungslos. Also ich bin ein bisschen weiche Knie. Ich will sehen, dass ich ins Hotel komme. Und ja, mehr weiß ich im Moment auch nicht. Jetzt passiert genau das, was die erreichen wollten, was sie in Frankreich angefangen haben. Und das kann ich nicht akzeptieren, bin ich ganz ehrlich. Das waren Stimmen nach dem Spiel und der Spielabsage nach dem abgesagten Spiel Länderspiel Deutschland-Niederlande, das ja eine Manifestation der Furchtlosigkeit sein sollte. Und jetzt ist natürlich das entgegengesetzte Signal ausgesandt, denn das Spiel ist abgesagt und die Menschen müssen das Stadion und das Gelände verlassen. Christoph Heinzler im Studio fasst noch einmal zusammen. Wann kam die Warnung? Wie ist das Gelände geräumt worden? Und was waren die mutmaßlichen Gründe dafür? Nachdem sich zunächst der Fund eines offenbar herrenlosen Koffers als falscher Alarm herausgestellt hatte, es Entwarnung gab, dann doch nochmal die Warnung, Lautsprecherdurchsagen um 19.14 Uhr mit der Ankündigung, das Länderspiel ist abgesagt und die Zuschauer mögen sich, wie die schon im Stadion waren, aus dem Stadion begeben, nach Hause zurückkehren in kleinen Gruppen. Zunächst wurde kein Grund dafür genannt. Erst später hat der Polizeipräsident von Hannover von einem konkreten Hinweis gesprochen. Ein konkreter Hinweis darauf, dass etwas zur Explosion gebracht werden sollte, was dann zur Absage des Spiels führte. Es brach keine Panik aus im Stadion. Die Menschen haben das Stadion ruhig verlassen. Die Östra, der Nahverkehrsverbund in Hannover, hat die Absage auch auf den Anzeigetafeln, zum Beispiel in den Bahnstationen, bekannt gegeben. Einige Linien wurden daraufhin gesperrt. Aber natürlich machten danach auch Gerüchte die Runde. Gerüchte zum Beispiel, dass heute Abend in Hannover in der TUI Arena stattfindende Konzert der Söhne Mannheims sei abgesagt worden. Auch dort würde evakuiert. Das stimmt nicht, hat die Polizei Niedersachsen mitgeteilt. Das Konzert in der TUI Arena findet statt. Allerdings, komplette Entwarnung kann die Polizei nicht geben, rät deshalb zur Vorsicht, rät dazu, nach Hause zurückzukehren. Denn, so sagte der Polizeipräsident, man wisse nicht, was die mutmaßlichen Attentäter, die das geplant haben, wovor man Furcht hatte, wovor man gewarnt hatte, was die noch vorhaben, was sie können, wo sie sich befinden, wer es überhaupt ist. Also dazu noch keinerlei Hintergründe, die wir uns erwarten, hoffentlich von einer Pressekonferenz von Boris Pistorius, dem niedersächsischen Innenminister, und von Thomas de Maizière, dem Bundesinnenminister, der ja mit Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, auf der Anreise war nach Hannover, noch nicht im Stadion eingetroffen war. Und die Mannschaft selbst ist in Sicherheit, wurde mitgeteilt, sie waren auch noch nicht im Stadion und de Maizière ist nun im Lagezentrum und wird demnächst informieren. Und auch Volker Kluwe wird weiter informieren, der Polizeipräsident von Hannover, der in der Tagesschau zu Gast war, das konnten Sie hier auf NDR Info hören, und der dort sagte wörtlich, uns hat ein ernstzunehmender Hinweis erreicht, dass im Stadion heute Abend ein Sprengstoffanschlag geplant ist. Auch im Stadion war mein Kollege Burkhard Hupe, der vom Spiel als Sportreporter berichten sollte, und der hört uns jetzt in Hannover. Guten Abend, Burkhard Hupe. Guten Abend. Wie haben Sie die letzten 90 Minuten, die es seitdem waren, erlebt? Ja, es ist eine vollkommen gespenstische Atmosphäre rund ums Stadion. Man wurde als auch als Journalist immer weiter quasi weggedrückt mit freundlichem Nachdruck von den Polizisten. Der Sperrgürtel, wenn man so will, rund ums Stadion wurde immer weitergezogen. Erst standen wir noch auf der Seite zum Stadion am Maschsee, dann mussten wir quasi am Maschsee entlang, immer weiter weg. Der Sperrgürtel, würde ich mal schätzen, ist mittlerweile 700 Meter breit um das Stadion gezogen worden. Und die Leute, die dann noch an Frittenboden zusammenstanden, um darüber zu sprechen, wie das nun ist, so ein Spiel zu verpassen aus diesem fürchterlichen Grund, die wurden dann quasi aufgefordert, ihre Fritten entweder stehen zu lassen oder mitzunehmen, auf jeden Fall den Platz zu verlassen. Also immer da, wo sich mehrere Menschen zusammenfanden, um über das zu reden, was gerade passiert ist, kam dann auch gleich die Polizei dazu, um diese Gruppen aufzulösen, um dann nicht einen möglichen Gefahrenherd irgendwie für etwaige Anschläge zuzulassen. Das klingt danach, als hätte man eben nicht mit einer großen Detonation in großer Vorbereitung, also einen Sprengsatz gerechnet, sondern vielleicht so etwas Ähnliches wie vor den Stadiontoren in Paris, wo sich ja dann Einzelne in kleinen Gruppen in die Luft sprengen konnten. Haben denn alle umstandslos den Anweisungen nachgegeben? Hat sich das Stadion zügig geleert nach Ihrem Eindruck? Das schon. Man muss dazu natürlich aber auch sagen, dass noch nicht so sehr viele Menschen im und am Stadion gewesen sind. Ich würde mal vorsichtig schätzen, dass es vielleicht 5.000 oder 6.000 gewesen sind. Die und das muss man sagen, haben sich dann sofort auch den Forderungen der Polizei gefügt. Und die Polizei, das muss man also auch wirklich so deutlich sagen, hat das ganz toll gemacht, soweit man das in diesem Zusammenhang, dieses Attribut benutzen kann. Aber sie haben es freundlich mit Nachdruck gemacht. Und sie haben durch ihr Auftreten eben auch dafür gesorgt, dass da nicht irgendwie zu panischen Reaktionen gekommen sind. Die einzigen Menschen, die ich habe laufen sehen, waren die Jogger, die abends ihre Runde um den Maschsee gemacht haben. Aber alle anderen Zuschauer sind ganz geordnet vom Stadion weggegangen. Gleich habe ich noch mal eine Frage an Sie, Burkhard Hupe. Zwischendurch noch diese Information. Nach der Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover kommt es im U-Bahn-Verkehr in Hannover auch zu Einschränkungen. Es fahren alle Linien, aber an einigen Haltestellen der Innenstadt hielten die Bahnen nicht mehr. Und auch dies sei auf Wunsch der Polizei angeordnet worden, das sagt ein Sprecher der Nahverkehrsbetriebe. Burkhard Hupe, nun hat man viel diskutiert im Vorfeld in der Mannschaft, im DFB und in der gesamten Öffentlichkeit. Soll man so eine Manifestation stattfinden lassen in Hannover im Nachhinein betrachtet? Wie hatten Sie es vorher gesehen? Wie muss man es jetzt sehen? Also um ganz ehrlich zu sein, ich hätte es auch verstanden, wenn man das Spiel nicht hätte stattfinden lassen. Ich konnte beide Seiten nachvollziehen, diejenigen, die nicht spielen wollten, und das waren ja auch großen Teile der Mannschaft. Auch Joachim Löw musste da, glaube ich, ein bisschen hingebracht werden, um letztendlich zu sagen, wir wollen ein Zeichen setzen. Es tut mir sehr leid für die Fans, die sich sicherlich irgendwie trotzdem auf dieses Spiel gefreut haben und die sich sicherlich auch darauf gefreut haben, so ein Zeichen nach außen zu setzen. Ich persönlich glaube, dass der Fußball, wenn er dann so symbolbeladen daherkommt, einfach überfordert ist und dass ein Fußballspiel nicht dafür sorgen kann, dass es quasi wie so ein Katalysator der Angst irgendwie sich entwickeln kann. Dafür ist der Fußball nicht da, vor allen Dingen dann nicht, wenn man weiß, dass so ein Spiel dann wie heute Abend dann auch ganz anders geführt wird als ein normales Freundschaftsspiel. Also ich glaube, dass die Absage von vornherein, das hört sich jetzt natürlich ziemlich altklug an, aber die Absage wäre sicherlich die bessere Entscheidung gewesen. Wie haben Sie denn die Stimmung vor der Spielabsage erlebt? War das auch schon eine eher gespenstische, unruhige Sache oder war es im Grunde eben diese Demonstration, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir gehen da gerne hin zum Stadion? Also ich habe wenige Menschen lachen sehen, um das mal so zu sagen, rund um dieses Spiel. Und das ist auch heute Nachmittag nicht anders gewesen. Da waren wir noch relativ nah am Stadion. Da gab es ja ein Treffen der DFB-Verbandsfunktionäre, um die Nachfolge von Wolfgang Niersbach irgendwie auf den Weg zu kriegen. Und auch da war die Sicherheitslage schon zu spüren. Und man hat von vielen Kollegen gehört, die davon berichtet haben, dass die Sicherheitskräfte sehr, sehr nervös gewesen sind heute Nachmittag. Dass also kleinste Gepäckstücke, die irgendwo auch nur für eine Minute oder so unbeaufsichtigt gelegen haben, dass sie sofort konfisziert worden sind. Ich habe meine Arbeitstasche, leichtsinnig wie ich war, an diesem Hotel mal für eine halbe Minute stehen lassen, um ein Interview zu führen, und wurde dann da weggezogen, weil man vermutet hat, dass die Tasche mir gehört. Ansonsten hätte man da auch Spezialkräfte geholt. Also daran merkt man schon, dass die Gesamtlage hier in Hannover äußerst angespannt ist. Burkhard Hupe war das live aus Hannover. Er war im Stadion und auch die ganzen Stunden vor dem mittlerweile abgesagten Spiel war er rund um die Arena in Hannover, hat seine Eindrücke geschildert von der Evakuierung und auch von der unguten Stimmung rund um die Absage, die es dann gegeben hat um 19.14 Uhr. Die Pressekonferenz, auf die wir auch warten, von Innenminister de Maizière, Bundesinnenminister de Maizière und Landesinnenminister Boris Pistorius in Hannover, die verzögert sich. Solange können wir aber noch einmal hören, was Polizeisprecher Kluwe von Hannover bei den Kollegen der Tagesschau, die Sie hier auf NDR Info hören konnten, wie gewohnt, zu den Gründen der Spielabsage gesagt hatte. Nachdem die Tore geöffnet waren zum Einlass in das Stadion, hat uns ein ernstzunehmender Hinweis erreicht, dass im Stadion heute Abend ein Sprengstoffanschlag geplant ist. Wir haben natürlich in der Vorbereitung mehrere Szenarien für uns durchgespielt. Eine Evakuierung war natürlich auch mit dabei. Und in diesem frühen Stadium, die Tore waren erst seit ca. 20 Minuten geöffnet, haben wir uns natürlich sehr schnell entschlossen, nicht weitere Menschen in das Stadion zu lassen, sondern das Stadion sofort zu räumen. Das ist also alles reibungslos verlaufen. Die Menschen haben unseren Anweisungen Folge geleistet. Das Stadion ist mittlerweile auch leer. Da schließen sich jetzt von uns natürlich Folgemaßnahmen an, zu denen ich allerdings im Augenblick konkret noch nichts sagen kann. Also sowohl die Mannschaften befinden sich in Sicherheit als auch die offiziellen. Und den potenziellen Besuchern haben wir gesagt, sie mögen den Großbereich des Stadions verlassen. Und unser gut gemeinter Ratschlag ist, nach Hause zu gehen und sich in den Wohnungen aufzuhalten. Es gibt keine konkreten Gefährdungslagen für die Anwohner in der Nähe. Was wir im Augenblick vermeiden wollen, sind größere Menschenansammlungen, beispielsweise in U-Bahn-Stationen, auf Bahnhöfen oder im Umkreis des Stadions. Und deswegen schicken wir die Menschen nach Hause. Polizeisprecher Kluwe aus Hannover. Noch findet die Pressekonferenz seines Dienstherrn, wenn man so will, des Landesinnenministers Boris Pistorius und von Bundesinnenminister de Maizière in Hannover nicht statt. Vielleicht auch, weil die Lage dafür noch zu unklar ist. Wir warten einen Moment, ob sich die für 20.30 Uhr ursprünglich angekündigte Pressekonferenz jetzt ereignet. 20.35 Uhr ist das im Moment. Ansonsten halten wir sie in Kürze mit einem kurzen Nachrichtenüberblick auf dem Laufenden. Uhr, Sie hören eine Sondersendung auf NDR Info zur Spielabsage in Hannover. Denn das Länderspiel, das jetzt in wenigen Minuten angepfiffen worden wäre zwischen Deutschland und Holland und das eine erklärte Manifestation gegen Angst vor Terror sein sollte, mit vielen Aktionen auch im Vorfeld, Lichterkette, Prominentenbesuch, die Kanzlerin im Stadion, der Innenminister. Das ist um 19.14 Uhr abgesagt worden und das Stadion mit den Menschen, die schon da waren oder auf dem Gelände waren, hat sich zügig geleert. In Hannover hört mich jetzt mein Kollege Stefan Schölermann als Reporter immer wieder mit Polizeithemen in Niedersachsen befasst. Können Sie nachvollziehen, was die Polizei, die ja nun ohnehin in großer Alarmbereitschaft war, den ganzen Tag bewogen hat, diesen Schritt dann zu gehen? Stefan Schölermann hört entweder mich nicht oder wir ihn nicht oder beides. Next. Stefan Schölermann, können Sie nachvollziehen, was die Polizei zu diesem Schritt dann bewogen hat, nachdem ja ohnehin Terrorgefahr abstrakt galt vor diesem Spiel? Jetzt probieren wir es noch einmal. Stefan Schölermann in Hannover? Nee, den hören wir nicht. Dann bringen wir uns jetzt mit einem kleinen Nachrichtenüberblick auf den Stand der Dinge. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt. Die Nachrichten. Absage.